WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, Dienstagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Ingrid und Ingrid ist 75. Hallo Ingrid. Ja, hallo, guten Tag, Domian. Ja, wenn ich dich so ansprechen darf. Sehr gerne, natürlich. Es ist Folgendes, ich habe ein Schicksal gleich mit zwei Klappen. Mein Sohn ist verstorben. Es geht um Krebs. Mein Sohn ist verstorben am 3.2. dieses Jahres. Ja. Meine Tochter 10 Tage später an Krebs dieses Jahres. Ach. Haben aber beide den Krebs schon fast 2 Jahre gehabt. Mein Sohn hatte Lungenkrebs, nachher Tumor im Kopf. Ging nicht mehr zu operieren, war nachher, konnte nicht mehr sprechen, konnte sich nicht mehr bewegen und abgemagert. Meine Tochter mit 46, 10 Jahren, 10 Tage später, auch an Krebs, Bindegewebshautkrebs, hatte nur noch eine Niere, die Leber wurde nachher auch befallen, die Niere wurde befallen und sie musste leider auch am 13.2. versterben dieses Jahr. Und meine Tochter hat mir ein Enkelkind hinterlassen, waren 5,5 Jahre, wo wir natürlich jetzt die Vormünder sind. Die Tochter hatte keinen Partner? Nein, den Erzeuger ja, aber den Partner nicht. Und das Enkelkind kommt jetzt zu dir? Das Enkelkind ist jetzt bei mir, jawohl. Ich habe die Vormundschaft bekommen. Lebt dein Mann noch? Ja, mein Mann lebt auch noch. Also zunächst einmal, das tut mir total leid. Und ich möchte zwei Kinder gleich auf einmal. Ja, ich möchte ja wirklich mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen. Das ist ja ein ungeheures Unglück. Ja. Dass du wahrscheinlich noch gar nicht fassen kannst. Nein. Das kann man ja auch gar nicht fassen. Aber wir müssen weitermachen. Es bleibt uns nicht anders übrig. Ja, und du trägst ja jetzt gleich eine ganz große Verantwortung. Ein 5-jähriges Kind. Ja. Wie geht das 5-jährige Kind denn damit um, dass die Mama tot ist? Gut, sehr gut, weil sie gut aufgeklärt ist, auch von mir. Und ich habe auch das Jugendamt eingeschaltet, dass es hier eine Trauertherapie mit uns macht und auch für das Kind, das Jugendamt. Seid ihr denn noch relativ oder richtig fit? Ich bin fit mit 75. Ich bin heute 75. Du bist heute 75 geworden? Ja. Meine Gratulation, obwohl ja, in den traurigen Umständen ist das kein... Ja, das ist nicht so schön. Nein, das ist nicht so schön. Jetzt ist aber die Sache, meine Tochter hat eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Die müssen wir aufgeben, weil die eine Treppe liegt. Und die eine Treppe, die können wir nicht mehr so laufen, aus gesundheitlichen Gründen, körperlich nicht. Dann bin ich jetzt gezwungen, mir eine größere Wohnung zu suchen, die zu kündigen, das habe ich gemacht. Ich habe auch... Achso, ihr beide, das heißt, du und der Mann wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Treppe? Nein, meine Tochter hatte die Wohnung selbst. Und die wird jetzt aufgelöst? Und die habe ich gekündigt, weil wir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die eine Etage laufen wollen und möchten. Und aus gesundheitlichen Gründen gar nicht. Weil ich auch gehbehindert bin. Ansonsten, soweit geht das alles noch so, dass wir das Kind auch versorgen können. Das heißt, ihr habt in eurer Wohnung genug Platz auch für das Kind? Nein, eben nicht. Wir haben nur eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Ach so. Moment, mein Mann, der möchte ihm was sagen. Ich schalte mal den Lautsprecher ein, damit ich mithöre. Ja, wie heißt du, wenn ich dich nach dem Namen... Ich bin der Peter. Der Peter. Peter. Der Opa. Der Opa. Auch an dich von mir, Peter, mein tief empfundenes Beileid. Ja. Danke. Für dieses schwere Unglück. Ja. So, wie kriegt ihr das denn jetzt hin mit dem Kind? Mit dem Kind, da haben wir das Jugendamt eingeschaltet, die uns sehr geholfen haben. Und wir sind jetzt in dem Verein Tabea, nennt der sich. Der ist in Wilmersdorf, der sich alle 14 tägig um das Kind kümmert. Und wir auch einmal in der Woche ein Gespräch haben mit diesen Leuten dort aus diesem Verein. Also da gibt es eine Unterstützung. Auf jeden Fall. Aber wie ich es jetzt gerade verstanden habe, ist eure Wohnung doch zu klein. 1,5 Zimmer haben wir nur und wir müssen die Wohnung jetzt hier auch noch kündigen, so wie wir eine neue Wohnung haben. Wir müssen uns eine größere suchen. Das heißt, denn das Kind muss ja ein Zimmer für sich haben. Genau. Es soll ja aufwachsen, sodass sie sich entfalten kann. Aber Ingrid, erklär mir doch mal, mit 5 Jahren kriegt man ja schon sehr viel mit. Doch, ja. Sehr viel. Wie hat denn das Kind reagiert? Als? Wir haben erstmal gar nichts gesagt, aber das Kind hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Denn ich unterhalte mich viel mit dem Enkel. Mhm. Von klein auf kümmern wir uns sowieso immer ein bisschen, weil die Mama auch mal gearbeitet hat. Mhm. Und wir unterhalten uns schon mit ihr, als wenn sie fast erwachsen wäre. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich Sorgen ihre Mama macht und sie glaubt, Mama kommt nicht mehr wieder. Mhm. Das haben wir so ein bisschen seriös genommen. Habe ich gesagt, Mama kommt, die hat die Kraft dazu, die Ärzte helfen ihr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mina, die Mama wird das doch nicht schaffen. Mhm. Was machen wir dann? Und sagt sie, ja, dann müssen wir den Arzt anrufen. Opa kam, der hat dann den Arzt angerufen und dann hat Opa natürlich gleich reagiert. Mhm. Und dann kam er natürlich mit Tränen und hat Mina dann berichtigt, dass die Mama tot wäre. Wie erklärt ihr der Kleinen, wo... Das sage ich ja eben. Nee, wo die Mama ist? Im Himmel. Im Himmel. Mhm. Erst im Himmel von Sterben mhm. nicht. Aber mhm. das Wort haben wir auch gebraucht, sie konnte sich da gar nicht drunter vorstellen. Mhm. Bei Tante und beim Hund, mhm. die ist im Himmel, die Mama. Mhm. Die hat das nicht geschafft. Und wenn man in den Wolken guckt, abends, wenn die Sterne strahlen, dann hat Mama Flügel und guckt auf uns runter mhm. und passt auf uns auf. Mhm. Wo ist da habe ich das dem Kind beigebracht. Wo ist der Vater des Kindes? Weiß ich nicht. Es gibt nur einen Erzeuger. Ein Vater gibt's nicht. Ich verstehe. Keine Kontakte und keine Verantwortung, gar nichts. Wie ist das jetzt für euch in eurem Alter, nochmal so eine Verantwortung aufgebürdet zu bekommen? Wir haben dieses Kind von Anfang an, von Geburt, schon immer versorgt ein bisschen und geholfen, meine Tochter. Sie hat sich damit für das Kind entschieden und sie hat gesagt, Mama, wenn ihr mir dabei hilft, dann trage ich das Kind aus. Und das war natürlich unser größtes Glück. Mhm. Und wir haben sie auch von bis zum heutigen Tag immer unterstützt, sodass wir ihr geholfen haben in allen Lebenslagen. Ja. Kommt der Gedanke bei euch, wer weiß, wie lange wir um das Kind kümmern? Ja, natürlich, der kommt auch bei uns, ja. Was plant ihr dann? Wie wollt ihr dann vorsorgen? Wir werden uns jetzt eine größere Wohnung suchen. Ich habe auch eine Preislage vorgestellt von 750 Euro. Mhm. Würde ich schon gerne ausgeben, aber nicht mehr. Mhm. Bin alt und das gibt es auch, man muss nur suchen. Mhm. Ja, und wir haben uns so vorgestellt, falls mal einer von uns geht, dann muss der Letzte, der übrig bleibt, sich darum kümmern, dass dieses Enkel dann auch später versorgt ist nach uns. Mhm. Da muss derjenige sich darum kümmern, der dann von uns übrig bleibt. Ihr habt 10 Tage Unterschied waren nur, dass die Kinder gestorben sind. Ja, ja. Der Bestatter konnte es auch nicht begreifen, aber er sagt, das kann doch nicht wahr sein, ne? Jeder sagt uns das. Wie hält man denn dann die zweite Beerdigung überhaupt aus? Nein, wir haben das insgesamt gemacht. Wir haben Urnenbeisetzung gemacht mhm. und haben dann den ersten Fall von meinem Sohn haben wir verschoben und haben beide Trauerfeiern zusammengelegt. Aber auch das ist ja ungeheuerlich, das jawohl, beide Urnen in einer Beisetzungsloch und auch beide Urnen beschmückt mit Rosen und mit weißen Rosen, mit rosa Nelken, mit gelben Rosen, mit weißen Rosen. Mhm. Und dann haben wir auch die Kinder so ein Foto daneben gestellt und wir haben auch, so wie es sich doof anhört, Elvis Musik haben wir gespielt, 2 schöne Lieder. Mhm. Dann noch zwischendurch noch was anderes mit Trauerfeier. Mhm. Und dann hatten wir einen Wahnsinnsprediger, Prediger gehabt. Mhm. Und das Schöne war auch noch, was uns, wir kamen da vor diesem Krematorium und da sahen wir eine Wolke von Menschen. Und ich hatte 40 Leute, weil ich am Rollstuhl sitze, mhm. 40 Leute habe ich die Hände geschüttelt. Und sie haben mir alle ihr Beileid ausgesprochen. Ich musste jeden anfragen, wer sind sie denn überhaupt? Mhm. Oder woher kenne ich sie denn? Hat dir das gut getan? Ja, hat mir sehr gut getan. Ich fand das toll. Aber du sagst das so beiläufig, du sitzt im Rollstuhl. Das heißt, es ist ja, ich kann nicht so weit laufen. Komplizierter für mich. Ich muss mich zwischendurch setzen, weil ich 2 Bandscheibenvorfälle habe, die nicht mehr zu operieren sind. Und da kann ich nicht so weit laufen. Diese beiden verlorenen Kinder, waren das eure einzigen Kinder? Meine eigenen Kinder, ja. Sonst gibt es keine Kinder. Ich habe noch einen Sohn, aber der ist nicht aufzufinden. Ich habe schon nach Hamburg geschrieben, der ist nicht aufzufinden. Er ist nur noch so gemeldet. Ach so, diese beiden Kinder sind nicht eure gemeinsamen Kinder von deinem Mann? Aus erster Ehe. Aus erster Ehe. Ja. Ah, ja. Mhm. Ja. Ja, also und der Abschluss war sehr nett und das war ganz toll gewesen. Also es war einfach umwerfend. Trauerfeier. Hast du Zeit zum Weinen? Zeit schon, Aber wir müssen ja weitermachen. Wir haben den ganzen Papierkram jetzt um uns. Mhm. Mein Sohn lebt auch in der Schweiz. In der Schweiz habe ich Kontakte aufgenommen zur Bank hin, zur Wohnung hin und habe hier alle Ämter bewege, haben wir fast schon hinter uns, aber wir müssen noch weitermachen. Mhm. Es ist noch nicht zu Ende. Da mache ich das alles selber, die ganze Post. Mhm. Und eine Hilfe vom Jugendamt habe ich auch, ja, die uns dabei geholfen hat. Du hast gerade gesagt, der Sohn lebte in der Schweiz? Ja, er lebt jetzt hier in der Schweiz und ist hier zum Jahreswechsel nach Berlin rübergekommen, wollte mit seinen Freunden feiern, aber die haben gemerkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Außerdem musste er ins Krankenhaus hier in Berlin, Neukölln, und haben sie festgestellt, er hatte Lungenkrebs, er hat gestreut und hat gestreut, sodass er auch dann eher einen Tumor am Kopf hatte. Und er hatte keine Familie? Nein, nein. Und die Frau, die er hatte, die ist aber vor 2 Jahren auch schon gestorben. Mhm. Vor ihm. Mhm. Ja, das ist ein trauriges Schicksal. Es ist ein Schicksal und ich glaube, in der Tat, du hast es ja selbst so plastisch beschrieben, dass ihr so viel zu tun habt und so schockartige Momente erlebt habt, dass ihr wahrscheinlich noch gar nicht richtig zur Besinnung gekommen seid. Mein Kopf ist natürlich ein bisschen sehr voll. Jetzt kommt das Ding mit der Wohnung, nicht wahr? Genau, das ist jetzt auch eine neue. Die eine Wohnung muss aufgelöst werden, eure Wohnung muss aufgelöst werden. Ja. Da müssen wir jetzt noch doppelt die Miete zahlen, 3 Monate lang, nicht wahr? Immer jeden Monat noch 1.000 Euro auf den Tisch extra legen, ne? Weil wir mit die andere Wohnung auch bezahlen müssen. Ja. Und da tut die Hausverwaltung keine Rücksicht nehmen. Man muss trotzdem die 3 Monate Mietskündigung einhalten. Ingrid, gibt es Momente, stille Momente, wo du mal für dich bist, dass du mit dem Schicksal haderst und denkst, warum? Ich kann es noch nicht begreifen, dass es so ist. Ich habe immer die Vorstellung, wie ich sie zum letzten Schluss gesehen habe. Mhm. Meine Tochter wurde dann auch in die Reha geschickt von der Charité aus, aber mit ärztlicher Begleitung. Mhm. Und da ist sie auch verstorben. Mhm. Wir haben uns angerufen, dass eben der Zustand sich verschlechtert hat. Das heißt, ihr wart nicht dabei, als sie gestorben ist? Nein. Hast du sie nochmal gesehen danach? Wir sind gleich noch dieselbe Stunde später sind wir nach Rüdersdorf gefahren, hier bei Berlin. Da ist sie verstorben im Krankenhaus und da haben wir noch Abschied von ihr genommen. Und von dem Sohn konntet ihr auch Abschied nehmen? Ja. Der ist ja in der Charité auch gestorben, ja. Jetzt hast du In Neukölln. Jetzt hast du mich, jetzt habt ihr uns angerufen. Ja. Was meinst du, was können wir für euch tun? Ich glaube, nur vielleicht einen kleinen Trost. Ja. Wir sitzen hier beide, halten uns die Hand und weinen dann beide auch zusammen. Mhm. Also wir halten sehr zusammen und wir müssen stark bleiben. Ihr müsst stark sein und du hast ja gerade schon gesagt, dass da schon viele Leute sind, die euch unterstützen und die euch helfen. Ja. Und auch bei dem Kind euch unterstützen. Ja, ganz wunderbar. Ganz wunderbar, zumal das Kind ja auch angefangen hat zu stottern. Das wird auch der Kindergarten ist mit einbezogen. Mhm. So dass sich das Jugendamt auch damit darum auch mit kümmert. Weißt du, Ingrid, in all der großen Trauer, in all dem großen Unglück, ist das Kind jetzt wirklich eine Verpflichtung, nach vorne zu schauen. Ja, wir müssen noch neu anfangen. Genau, und ihr könnt jetzt ganz viel noch Gutes leisten in eurem Leben, indem ihr das Kind versorgt und wir hoffen nur, dass wir noch recht lange können. Und hoffentlich sehr lange. Ja, hoffentlich sehr lange. Es ist ein großes Glück, dass ihr da seid und ein großes Glück, dass ihr noch so fit seid und das auch übernehmen könnt. Vom Arzt aus ist das Kind ein aufgewecktes Kind, ein glückliches Kind und ein verwöhntes Kind. Ist ja klar, ist ein Enkel nicht. Ingrid, ich sag dir, dass Tausende und Abertausende von Menschen jetzt euch die Daumen drücken, dass ihr das hinbekommt. Und dass Tausende und Abertausende von Menschen du weißt was, ich habe gedacht, ich muss dir das erzählen. Ja, die fühlen jetzt mit und drücken euch die Daumen und denken jetzt an Berlin. Ihr seid Berliner, das habe ich ja jetzt gehört. Ja, und wir wohnen in Reinickendorf. Und ihr wohnt in Reinickendorf. Ja, wir wollen nicht hier aus der Gegend raus, was das Kind hier aus der guten Umgebung rausreißen. Genau. Es ist eine Schule da nächstes Jahr, es ist der Kindergarten da. Das macht auch mein Mann alles, der besorgt das, weil er gut zu Fuß ist. Ihr seid tolle, tolle ältere Leute, muss ich sagen. Und wir sind auch glücklich mit dem Enkel, trotz alledem, auch des Schmerzens. Liebe Ingrid, ich wünsche... Ja, und wir haben aber trotzdem immer noch unsere Trauer. Es ist noch nicht lange her. Vielleicht wäre es sogar sehr gut, wenn ihr alles jetzt organisiert habt, wenn Wohnung und alles jetzt in trockenen Tüchern ist, dass ihr vielleicht dann doch mal zu einem Therapeuten geht oder in eine Trauergruppe, damit... Nee, das machen wir auch mit dem Jugendamt, gleich mit in Wald. Ah ja, sehr gut. Alles gut organisiert. Sehr gut. Ingrid, mein ganz herzliches Wünschen hier aus Köln nach Berlin für euch, dass ihr das schafft. Ja. Und ich bin sicher, dass ihr das schaffen werdet. Ja, ja, natürlich, aber es dauert vielleicht. Mein und unser Mitgefühl, und wir wünschen alles Gute und Zuversicht und Stärke. Ja, und weißt du was? Ich finde schade, dass du gehst. Ja. Ich gucke auch so auf deine Sendung. Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle dir mal sowas. Ja. Bis zum 16. Dezember sind wir ja noch da. Ach Gott, da haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Gut. Liebe Inge, tausend Grüße an deinen Mann, an Peter. Ja, ja. Und von uns allen alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Tschüss, alles Gute. Ich glaube, wir machen Folgendes. Ich habe das jetzt gar nicht gesagt. Mein Psychologe heute Nacht, der Frank, ruft mal noch in Berlin an. Ich glaube, das ist ganz gut, dass Ingrid und Peter noch mal ein bisschen reden können. Darum möchte ich dann bitten. So, jetzt geht es weiter mit Tunzer. Stimmt das, Tunzer? Ja, hallo. Ich glaube, ich spreche es nicht richtig aus. Tunzer? Ja, ja, das ist schon richtig. Tunzer. Ja, genau. 60 Jahre. Hallo, ja. Ich grüße dich. Ich vermute mal, das ist ein türkischer Name. Kann das sein? Korrekt, genau. Ja. Das ist ein türkischer Name. Sehr gut. Herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich, dass du anrufst. Zu welchem Thema? Ja, ich freue mich auch, dass ich dich erreicht habe. Und jetzt nach so einer traurigen Geschichte fällt es mir fast schon schwierig, jetzt da drauf zu kommen. Bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, das ergibt sich. Mein Thema ist das leidige Thema zwischen Erdogan und Böhmermann. Ja. Und, ich freue mich besonders, dass du anrufst, weil du jetzt der erste türkischstämmige Mensch bist, der sich dazu bei mir hier äußert. Und ich freue mich immer, wenn türkischstämmige Menschen hier anrufen, weil ihr genauso zu unserem Publikum natürlich gehört, wie alle anderen auch. Also sehr, sehr schön, dass du da bist. Mhm, danke. Das geht ja schon seit ein paar Tagen hin und her und also ich habe deinem Kollegen schon gesagt, also es ist natürlich schon eine Sache, es sollte so eine Sache sein zwischen zwei Männern und es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es eskaliert und wenn man so Nachrichten einschaltet, als erstes hat der das gesagt und der andere hat jenes gesagt und es gibt inzwischen, habe ich das Gefühl, einmal pro Erdogan, gegen Erdogan und so weiter. Und aber das ist für mich jetzt ganz spannend. Bist du in der Türkei geboren? Ja. Ja, du bist in der Türkei geboren und lebst, du sprichst perfekt Deutsch, wahrscheinlich schon sehr lange hier. Also ich bin mit, um ganz die kurze Version zu erzählen, ich bin mit 12 hergekommen. Ah ja, okay. Und dann Schulausbildung, Studium und Heirat und etc. Okay. Und wie gesagt, sehr interessant. Ja. Das heißt, du kennst dich in beiden Kulturen gut aus. Mhm. Du kennst dich in beiden Sprachen gut aus, in beiden Kulturen, in beiden Mentalitäten. Wie bewertest du das Gedicht, das Schmähgedicht von Jan Böhmermann? Also ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe, nachdem das publik wurde, habe ich versucht, in ZDF-Mediathek das zu finden. Da war es leider schon gelöscht. Mhm. Und ich habe diese, das, was Böhmermann... Ach, du hast gesagt, es bis heute gar nicht, du hast es bis heute gar nicht ganz gehört. Komplett nicht. Und ich weiß nur, dass er ihn beleidigt haben soll. Mhm. Wie soll ich das sagen? Sex mit einer Ziege oder so. Sowas. Ich umschreibe das mal so. Ja. Und also natürlich kann man Politiker, also sollte man und kann man die Politiker kritisieren. Das ist, ob das ein türkischen Politiker, deutschen Politiker, dazu sind sie da und wenn sie irgendwie, den Eindruck hat, dass die irgendwie nicht so machen, wie die Leute das gut finden, sollte man die auch kritisieren. Findest du es übertrieben? Aber findest du es, ist die Grenze überschritten, wie Herr Böhmermann das gemacht hat? Ja, also darauf wollte ich kommen. Ich finde, ich weiß nicht, was Herr Böhmermann heißt er, ne? Mhm. Und wie bewusst er das, wie bewusst er die Rakete da gestartet hat. Und ich weiß, natürlich wird er das nur selber wissen, das kann man nur vermuten. Das ist dann sich selbstständig gemacht hat, ob er das voraussehen konnte oder wollte, das mag, glaube ich, keiner. Also ich höre daraus, dass du in gewisser Weise zwiegespalten bist. Kritik und Satire, ja, aber vielleicht nicht so... Beleidigung, nein. Was denkst du denn über Erdogan? Also, ich fliege oder fahre jedes Jahr in die Türkei in den Urlaub, in den Sommermonaten. Und ich komme aus der Gegend, wo das so ein bisschen im letzten Sommer eskaliert ist, gegenüber der Insel Lesbos. Da komme ich her und ich habe die ganzen Flüchtlinge-Tracks gesehen, und auf dem PKW-Fahrt von Jugoslawien, da haben wir eine Bekannte in dem Ort zur ungarischen Grenze nochmal gesehen. Und Erdogan ist polarisiert. Mhm. Und ich habe mit vielen Leuten in der Türkei gesprochen, mit Intellektuellen und unterschiedlichen Leuten. Ich frag's anders, Sunza. Ja. Was kritisierst du an Erdogan? Also wenn ich auf diese im Allgemeinen vielleicht nicht so sehr, aber in diesem speziellen Fall kritisiere ich ihn, dass er diese, sagen wir mal, Satire oder Beleidigung, was auch immer, das nicht einfach ignoriert hat. Und als älterer, gestandener Mann hätte ich von ihm erwartet, dass er das einfach... dass er darüber hinwegsieht. Genau. Und was kritisierst du an dem Politiker Erdogan bezogen auf sein Agieren in der Türkei? In den letzten Jahren seine Handhabung als Präsident. Also vorher war er Ministerpräsident und jetzt ist er türkischer Präsident. Der hat so ein präsidiales Gehabe, was daraus folgern lässt, weswegen er auf diese Sache, auf diese Satire so reagiert hat, weil sein Verständnis vom Präsidialamt ist etwas anderes, als was er die er vorher ausgeübt hat. Ja. Hast du die Sorge, dass sich die Türkei unter seiner Führung zu einer, fast zu einer Diktatur entwickeln könnte? Nein, das glaube ich nicht. Also die Türken, also man muss ja verstehen, man muss ja die politische und soziale Gesellschaft in der Türkei verstehen, um dann zu wissen, wie die Leute da reagieren. Mhm. Und natürlich, Türkei ist ja aus 14 unterschiedlichen Stämmen zusammengesetztes Volk die größte Gruppe, die streitbarste Gruppe, die Kurden zum Beispiel. Und es gibt Jesiden, Kaukasier und Christen und Jesiden, also unterschiedliche Gruppen. Du glaubst, dass da so viele widerstrebende Kräfte sind, dass das nicht passieren wird. Genau. Nicht nur gesellschaftliche, sondern auch politische. Man muss auch bedenken, eine politische Situation, Linke, Rechte, Nationalisten und PKK und so weiter, wenn man das alles so sieht, da muss man natürlich wie würde man in Deutschland sagen, so ein Weichei als Politiker, der würde dann natürlich das Land würde in Chaos. Ah, also du bist der Meinung, ein bisschen härter muss man da schon zupacken, sonst kriegt man das nicht in den Griff. Genau. Lieber Tunzer, du bleibst bitte dran. Ich höre gerade, dass sich jemand in unser Gespräch einschaltet, nämlich die Esra. Esra, 43 Jahre. Guten Morgen, Esra. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ich grüße dich sehr herzlich. Du hast, ich vermute mal, wenn du jetzt zu uns hier in das Gespräch kommst, zwischen mir und Tunzer, dass du zu dem Thema dich auch äußern möchtest oder vielleicht sogar zu dem Anrufer gerade. Ja, also ich bin nicht so ganz der Meinung, dass die Türkei gar nicht in ein Chaos steuern würde, sondern also es ist wirklich, wir sind mitten in einem Chaos, ist meine Meinung. Also ein deutscher Journalist hat auch gesagt, die Türkei befindet sich momentan im Nirgendwo. Und was über den Böhmermann angeht, bin ich, ich mag prinzipiell Satire, ist immer so eine Sache. Also Satire ist für mich dann in Ordnung, wenn es über lebende Personen geht. Ich mag Satire nicht, wenn es über Religionen geht. Also ich als Moslem mit deutschem Pass. Ich bin schon eingebürgerte Deutsche mit türkischen Wurzeln, bin auch in Istanbul geboren. Finde es nicht okay, wenn man zum Beispiel, wenn Moslems über Jesus Satire machen oder wenn Christen über Mohammed Satire machen, da bin ich dagegen. Aber wie ist es jetzt in diesem Fall? Kennst du denn, hast du dir dieses Gedicht angehört? Ich habe mir dieses Gedicht auch angehört, also vom Böhmermann. Es ist halt unterhalb der Gürtellinie und egal gegen wen das ist, bin ich nicht dafür, wenn es in irgendeiner Weise unterhalb der Gürtellinie ist. Wobei halt dieses Lied von Extra 3 fand ich sehr zum Schmunzeln und ich fand das jetzt, also wie du das auch letzte Woche selber ja mal gesagt hast, nachdem dieses Lied auf Extra 3 publiziert worden ist, wie soll ich sagen, stand die deutsche Regierung noch gut da, aber nach dem Böhmermann, dann steht jetzt Erdogan als Opfer da und diese Rolle gönne ich diesem Mann nicht. Also ich glaube, ihr beiden Tunzer und Esra, so viel unterscheidet ihr euch jetzt nicht, ne, glaube ich, in der Grundeinstellung. Nein, glaube ich nicht, aber ich würde schon so sagen, dass die Türkei ziemlich am Bröckeln ist, weil Bröckeln, in welche Richtung meinst du das? Glaubst du, dass es in Richtung Diktatur und autokratischem Land geht? Und ich glaube, wir sind so, bewegen uns Schritt für Schritt von den Grundwerten von Atatürk weg, weil es werden ja auch viele Denkmäler schon von ihm gestürzt. Und es gibt genügend Atatürk-Anhänger, zu denen gehöre ich ja auch, dass ich seine Grundwerte einer modernen Türkei durchaus gut finde. Ich frage mal eben ganz kurz den Tunzer dazwischen. Bist du auch Anhänger von Atatürk? Ja. Also ich wollte nur kurz sagen, dass wir eine große Schnittmenge haben mit Esra. Also das wollte ich nochmal sagen. Ja, aber ich finde halt, dass die Türkei sich so, wenn es weiter unter der Regierung von Erdogan ist, sich auf den Weg eines iranischen Staates weiterentwickeln könnte, durch diese ganzen fundamentalistische. Und da haben natürlich alle aufgeklärten Menschen, Türken und türkischstämmigen Menschen große Sorge vor, glaube ich. Ja. Also auch dieser Journalist von der Cumhuriyet-Zeitung, dieser Herr Can Dündar, der ja auch angeklagt worden ist, der hat ja auch gesagt, dass auch die Journalisten in der Türkei in einem Open-Air-Gefängnis sind. Das hat er bestens getroffen. Also auch diese ganzen Kinderehen, die stattfinden, achtjährige Mädchen werden zwangsverheiratet, das gab's ganz, ganz selten früher. Das wird aber durch Erdogan verschärft, ja. Und auch diese ganzen biblischen, oder wie soll ich sagen, also ich sag biblisch, aber diese ganzen koranischen Sendungen, die nachts dann im Fernsehen laufen, mit irgendwelchen Fundamentalisten, also was da für Anrufe findest du anrufen, erschreckend? Also es ist erschreckend. Es sind so Sendungen, wie du sie hast, nur dass da so ein Möchtegern-Hodja dort steht und Leuten blöde Ratschläge gibt. Und wenn man bedenkt, was für Anrufer da sind, da merkt man auch, wohin das Land hinsteuert. Also in einem vollkommenen Chaos. Also ich könnte mal beantragen, dass unsere Sendung auch in der Türkei ausgestrahlt wird. Ja, allerdings müsste ich ganz schnell nur Türkisch lernen, sonst funktioniert das leider nicht. Ja, auch diese Vergewaltigungen in so einer Islamschule von 45 Kindern, was da die Familienministerin gesagt hat, dazu ist ja schrecklich. Also dem Motto, einmal ein Kind zu vergewaltigen, jedes Kind einmal, diese 45 Kinder, ist ja kein Mal. Also wenn man sowas in Deutschland sagen würde, einmal ist zu viel. Also Esra, ich danke dir für deinen engagierten Anruf und deine Meinungsäußerung. Ich danke dem Tunzer auch für den Anruf. Und vielleicht kriegen wir noch andere Stimmen von türkischstämmigen Mitbürgern heute in die Sendung oder übermorgen in die Sendung. Danke ihr beiden. Ich wollte nur kurz was dazu sagen. Ich hoffe, dass Frau Merkel nicht kuscht und auf jeden Fall da Stellung bezieht, dass Erdogan auch seine Grenzen hat, nur in seinem Land verfahren Anzufzetteln, aber dass es in Deutschland hier abprallt. Ich wünsche es der Frau Merkel. Ich danke euch beiden sehr herzlich und wünsche alles Gute. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss. Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Juhu, tschüss. 1:29 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema sagen, was wir morgen hier vorhaben. Das Thema morgen ist ein ganz anderes Thema als das gerade besprochene natürlich. Das Thema heißt, ich lebe ohne Sex und ich möchte eben mit Menschen sprechen, die ohne Sex leben. Warum lebt ihr ohne Sex, weil ihr vielleicht einfach keine Lust habt und euch dem Druck unserer Gesellschaft, die ja nur sehr sexualisiert ist, nicht einfach nachgeben, dem Druck nicht nachgeben wollt. Vielleicht seid ihr krank und habt deshalb keinen Sex. Vielleicht verbietet eure Religion in eurer jetzigen Lebensphase die Sexualität. Vielleicht seid ihr auch in einer erloschenen, leidenschaftslosen Beziehung und müsst es deshalb ertragen, keinen Sex zu haben. Vielleicht findet ihr Sex abstoßend oder vielleicht seid ihr irgendwie bedingt durch das Alter, habt ihr keine Möglichkeit, einen Partner zu finden oder auch Sexualität zu erleben. Also ich lebe ohne Sex, darüber möchte ich gerne mit euch reden morgen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sehr froh damit sind und überhaupt nichts vermissen und sagen, ja, das ist eben mein Leben. Und es gibt eben Leute, die darunter leiden aus den verschiedenen Gründen. Und darüber können wir morgen gerne reden. Ihr könnt euch wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unter unserer bekannten Telefonnummer anrufen und natürlich auch gerne während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit Charlotte. Die ist 56. Charlotte, guten Morgen. Charlotte muss bitte mal den Fernseher ganz leise drehen oder das Radio. Hallo? Ja. Hallo Charlotte. Ja. Schön, dass du da bist. Bitte den Ton ganz abstellen. Habe ich jetzt gerade ganz weggemacht. Sehr gut. Dann können wir beide uns entspannt unterhalten. Ja gut. Ist das erste Mal, dass ich anrufe? Ich höre deine Sendung immer, aber ich habe einfach Angst. Ne? Um was geht's denn, Charlotte? Lass uns mal ganz vorsichtig anfangen. Ja. Es geht darum. Ich habe drei Kinder. Drei Kinder? Ja, zwei Mädchen und ein Sohn. Und wie alt sind die? 24, 28, mein Sohn ist 20. 20? Ja. Okay. Ich bin aber aufgebracht jetzt, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich höre deine Sendung immer, aber ich bin total aufgebracht. Du bist aufgeregt jetzt und das kriegen wir beide schon hin, Charlotte. Wir können es ja immer so machen, dass ich immer so erstmal so ein bisschen frage, dann brauchst du nicht so viel zu antworten und dann entspannt sich das Ganze. Also ja. du hast drei Kinder, das Alter hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Du lebst mit dem Vater der Kinder zusammen? Nein, lebe ich nicht mit dem zusammen. Mhm. Es geht darum, meine Tochter, die mittlere, hat sie mir gesagt, wo sie den Mann kennengelernt hatte, mit dem ich jetzt zusammen war, wurde ich zu mir gesagt, Mama entscheidet sich für den oder für mich jetzt. Moment, habe ich nicht verstanden. Wurde ich zu mir gesagt, ne, entscheidet sich für den oder für mich jetzt so. Du hast einen Freund im Moment. Nein, ich habe keinen Freund mehr. Ich habe, wo ich den kennengelernt habe, aber das war es war eine Beziehung von dir, die du hattest. Du hattest also eine Beziehung zu einem Mann. Und da hat die Tochter gesagt, entweder der Mann oder ich die Tochter. Ja. Warum hat sie sich so radikal geäußert? Ja, weil, ich schätze mal, weil sie den Mann erkannt, weil ich genau wusste, dass der Mann nicht gut für mich war. Der war auch nicht gut für mich gewesen. Woher kannte sie denn diesen Mann? Sie hat ihn gesehen und dann hat sie mir gesagt, nein, das machst du nicht. Mama, entweder entweder für dich oder für ihn. Hast du denn dem Rat oder hast du dich deiner Tochter gebeugt und hast dich getrennt von diesem Mann? Nein, in dem Moment habe ich gesagt, nein, ich entscheide mich für ihn. Das war falsch gewesen. Und wie lange warst du dann mit dem Mann zusammen? Ungefähr 1,5 Jahre. Und die Tochter hat sich von dir entfernt? Ja, und das tut mir so weh. Und das war total verkehrt gewesen. Und du sagst, das war eine falsche Entscheidung. Warum war das eine falsche Entscheidung? Weil dieser Mann, wo ich ihn kennengelernt habe, Domian, ne? Er hatte lange Haare gehabt, ne? Und er wollte unbedingt haben, dass ich ihm die Haare flechte. Kennst du Flechten? Kennst du doch, ne? Ja, klar. Ja, habe ich das für ihn dann gemacht. Ich habe ihm die Haare geflochten. Und nach zwei, drei Monaten, dann wollte er es wieder raus haben, habe ich es nicht bekommen. Mit der Rasierklinge auf meinen Hals so. Moment mal, du solltest nach zwei, drei Wochen oder Monaten die Haare wieder entflechten. Ja. Und das hast du nicht geschafft und dann hat er dich mit der Rasierklinge bedroht. Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich ihn rausgeschmissen, habe gesagt, weißt du was, du kannst nicht mehr. Ich habe ihn rausgeschmissen. Und ich habe ihn wieder verziehen. Und dann das zweite Mal gewesen, ich war im Garten gewesen, ne, bei ihm im Schrebergarten gewesen. Und links habe ich alles, quasi habe ich alles sauber gemacht, Schrebergarten, habe für ihn Garten gehobt, dies und das gemacht. Ich muss unterbrechen, warst du in seinem Schrebergarten? Ich war in seinem Schrebergarten gewesen. Warum bist du in seinen Garten gegangen, wenn du ihn vorher rausgeschmissen hast? Ja, weil ich ihn wieder verziehen habe. Ich bin doof, weiß ich nicht. Ich will nicht alleine sein. Okay, dann bist du, ohne das mit ihm verabredet zu haben, bist du in seinen Schrebergarten gegangen. Nein, nein, wir haben uns verabredet. Ach so, okay. Und er war dann auch im Schrebergarten? Er war im Schrebergarten gewesen. Ja. Und dann stand links, stand quasi links, wir, links, er trinkt Alkohol, ich trinke auch Alkohol. Ich trinke auch ganz echt zu. Ja, und dann stand eine Flasche Apfelkorn, ne? Mhm. Stand auf dem Tisch. Gut, stand auf dem Tisch. Und dann habe ich ein Pinchen mehr getrunken wie er. Und dann hat Bertie zu mir gesagt, ne, weißt du was, wenn mein Opa noch leben würde, ne, der würde dich totschlagen, ne. Und dann hat er den Stuhl genommen. Ich saß auf den Stuhl, hat den Stuhl hochgenommen, hat mich runtergeschmissen. Ein, zwei Mal hat mir die Rippe gebrochen. Mhm. Hat sie die Rippe gebrochen? Und die Rippe hat er mir gebrochen. Warum wollte er dich denn so, warum wollte er dir wehtun? Weil ich... Er sagt zu mir, ich habe heimlich getrunken. Aber heimlich heißt für mich nicht trinken, wenn die Flasche auf dem Tisch, er sieht ja die Flasche auf dem Tisch und nicht so. War er denn, war er auch schon angetrunken, als das passiert ist? Nein, er war nicht angetrunken. Doch, er war angetrunken. Er war, nein, nicht angetrunken, er hat gekifft. Jetzt erzählst du mir das mit einem Ton, als würdest du gleich anfangen zu weinen. Ja, weißt du, ich würde mich am liebsten umbringen. Wie ist denn die Situation im Moment mit zwischen dir und diesem Mann? Diesem Mann und mir, dass er mir nur Gewalt angetan hat. Bitte? Er hat mir nur Gewalt angetan. Der hat dir nur Gewalt angetan. Bist du denn jetzt richtig, du hast es ja gerade eigentlich gesagt, bist du wirklich getrennt jetzt von ihm? Ich bin von ihm getrennt. Aber dann ist es doch eigentlich gut, dass das müsste dich doch erleichtern. Ja, aber weißt du was, mich erinnert immer daran, ne? Warum tut mir ein Mensch sowas an? Warum macht das? Mhm. Warum hat er mir die Rippe gebrochen? Mhm. Als wer hat sich denn jetzt endgültig von wem getrennt? Ich selber schätze mal irgendwie. Bitte? Weil ich selber schätze mal, weil dann auch es war so gewesen, ne? Das dritte Mal war jetzt gewesen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich so dumm bin. Du, Domian, du kennst normale Matratze, kennst du, ne? Ja. Gut, aber Doppelmatratze, ne? Ich habe zu ihm gesagt, ne? Ich möchte nicht haben, dass du kiffst, ne? Eine Doppelmatratze genommen hat, hat er, du bist so ein Mischstück. Das ist meine Sache. Er hat mich unter Doppelmatratze gedrückt und mehrmals zugedrückt, die Matratze. Ich habe keine Luft bekommen. Okay, ich merke, dass da schlimme, gewalttätige Dinge passiert sind. Ja. Deshalb nochmal, sei froh, dass du los bist jetzt. Ja. Wie ist denn, lässt er dich in Ruhe? Ist ganz Sendepause zwischen euch beiden? Ja. Aber das ist doch gut. Ja, aber ich bin keine Frau, wenn ich nur zu ihm sage, ne, ich möchte nicht haben, dass du kiffst, ne, er will immer, dass ich kiffe. Ich habe es aber nicht getan bis jetzt. Ich habe es jetzt noch nicht getan, ne? Charlotte, wir reden jetzt von Schnee von gestern. Der Typ ist weg, so hast du es mir gesagt. Ja. Aber du hast zwischendurch gerade für mich etwas ganz Wichtiges gesagt. Du bist Alkoholikerin. Ja, ich bin das auch wohl, ne? Du bist Alkoholikerin. Du bist auch jetzt betrunken. Stimmt? Ja. Siehst du? Das höre ich nämlich an deiner Stimme. Na gut, ich sag's so. Ich bin auch jetzt ehrlich, ne? Ist auch, aber find ich auch okay, dass du ehrlich bist und mir das sagst. Ja. Aber, weißt du, fangen wir mal ganz unten bei den Problemen an. Ich sage, der Typ ist weg. Das ist schon mal ganz gut. Was ist jetzt dein Hauptproblem? Dein Hauptproblem ist der Alkohol. Mein Hauptproblem ist, ne, dass er sagt, dass er Leute hat, die sich um mich kümmern würden, wenn ich die Anzeige nicht zurückziehen würde. Ah, das heißt, du hast Angst vor dem? Ja. Der droht dir? Ja, ja. Davor habe ich Angst. Wieso gehst du nicht in eine Klinik? Also ich soll in eine geschlossene Klinik gehen, was er will. In eine Drogenklinik, eine Entzug, dass du deinen Entzug in einer Klinik machst. Ja gut, das kann ich auch machen, aber trotzdem habe ich dort dann trotzdem nicht die Leute weg. Die Leute wohnen auch hier. Ja, aber eins nach dem anderen. Also ich finde, jetzt solltest du dich erstmal um dich kümmern. Frage, wie lange bist du schon Alkoholikerin? Seitdem ich mit denen zusammen 1,5 Jahre. Vorher hast du keinen Alkohol getrunken? Nee, vorher nicht. Nee, auf jeden Fall nicht so. Nein, hundertprozentig nicht. Und wie viel trinkst du jetzt so im Schnitt pro Tag? Ich trinke immer nur abends. Ich trinke immer nur abends und dann links 3 4 Gläser Wein trinke ich abends. Mhm. So. Aber immer nur abends. Über Tag gar nicht, aber immer okay. Nur abends. Das heißt, so lange ist die Sucht noch gar nicht. Und es gibt ja Menschen, die noch viel, viel mehr trinken. Das heißt, du hast gute Chancen, da rauszukommen. Das heißt, aber ich will mich am liebsten umbringen. Ich möchte aber nicht mehr. Nee, so, also einfach sollte man sich das nie machen, Charlotte. Ich glaube. Aber weißt du was, Domian, weißt du was, Domian? Er hat links, ne, wo ich ihm gesagt habe, ne, weißt du, ich finde das scheiße, dass du kiffst, ne, hat er eine Bierflasche auf den Tisch geschmissen und mit der Bierflaschenscherbe mir mehrmals über den Arm. Links Arm gezogen, war voll blutig gewesen. Ne? Mhm. Ist das in Ordnung, dass er sowas macht? Nein, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe es jetzt auch wirklich kapiert, dass das sehr schlimm ist und dass der sehr gewalttätig ist. Hast du mal überlegt, ihn anzuzeigen für diese Sachen? Dann, weißt du was, wo die Bierflasche hat auf den Tisch geschmissen, hat er Bierflaschenscherbe genommen, mir mehrmals über den Arm gezogen, 4, 5, 4 Mal tatsächlich gemacht. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das rufe ich die Polizei an, ne? Mhm. Hat er mir das Handy aus der Hand gerissen, dann hat er mir links auf den Arm geschlagen und ich musste links in die Toilette musste ich mich einschließen, damit ich überhaupt die Polizei anrufen also konnte. Schlimmste Zustände. Zwei Sachen, Charlotte. Du musst den Alkoholkonsum du musst den Alkohol in den Griff bekommen. Dann musst du geschützt werden. Du musst weg von deiner Umgebung, dass der im Moment gar keinen Zugriff auf dich hat. Das heißt, da muss jetzt richtig was in die Wege geleitet werden. Ja, ich mache gar keinen Kontakt mehr mit denen. Ich mache gar keinen Kontakt Pass auf, mit denen. Wir werden es folgendermaßen machen. Du kennst das ja, ich sag das ja oft hier. Du legst jetzt auf und dann wird dich der Frank anrufen, mein Psychologe. Und der wird. Nee, bitte. Und der bestimmt gar nicht, mach das sowieso nicht. Bitte? Bitte? Ich hab nicht verstanden. Hallo? Jetzt ist Charlotte weggebrochen. Aber wir machen es so. Wir rufen die Charlotte jetzt wieder an und wir werden uns um sie kümmern. Und der Frank wird ihr alles erklären, was sie jetzt tun muss und was sie in den nächsten Tagen am besten gleich morgen einfädeln sollte. So, um 1.42 Uhr freue ich mich, begrüßen zu können die Manja. Hallo Manja. Hallo Domian. Hallo Manja. Ich wollte mich erstmal bei dem Team bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Sehr, sehr nett von dir. Das reiche ich gerne weiter. Liebe Manja, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, mehr oder weniger wegen dem Anruf gestern von der einen Dame, die was mit der Blase hat. Die hatte eine Blasensenkung und eine Gebärmuttersenkung. Genau. Die meinst du, ne? Und die daher inkontinent geworden ist. Und jetzt, ich fasse es nochmal kurz zusammen für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Und die jetzt am Montag operiert wird. Und ich hatte mit der Anruferin auch vereinbart, dass sie nach der Operation, dass wir nochmal telefonieren. Und sie soll uns erzählen, ob die Operation geklappt hat und ob die was gebracht hat. Jetzt rufst du zu dem Thema auch an. Warum? Ich habe eine sehr seltene Blasenerkrankung, das nennt sich interstitielle Zystitis und sie hat mich mehr oder weniger ermutigt, mich mal bei dir zu melden, weil ich halt eine unabhängige Meinung brauche, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Wie lange leidest du an dieser Erkrankung schon? Also eigentlich schon bestimmt 3,5 Jahre, ich wurde aber über 2,5 Jahre nicht ernst genommen. Diese Erkrankung wurde dann nur auf normale Blasenentzündung geschoben und ich habe 2,5 Jahre lang monatlich immer Antibiotika bekommen, was nie wirklich geholfen hat. Wie machte sich denn diese Erkrankung bemerkbar? Also ich hatte immer Schmerzen, musste schon immer oft auf Toilette und meine Werte stimmten halt nicht. Also immer wenn ich Urinproben abgeben musste, waren die Werte schlecht. War auch Blut im Urin? Ja. Ja. Das wurde aber, wie gesagt, immer drauf geschoben, ja, es ist eine normale Blasenentzündung, wir geben dem Antibiotika. Das ging 2,5 Jahre. Bis man dann diese seltene Erkrankung diagnostiziert hat? Nein, bis ich gesagt habe, ich nehme das nicht mehr. Ich gehe jetzt zum Facharzt. Ich bin dann zum Facharzt gegangen, auch der hat mich anfangs nicht ernst genommen. Ich dachte, du wärst in den 3,5 Jahren bei einem Urologen gewesen. Nein, beim Hausarzt. Der Hausarzt hat mich nie zum Urologen überwiesen. Das ist natürlich schon sehr misslich, das sollte ein Hausarzt tun. Und dann war ich bei dem Urologen, wie gesagt, der nahm mich auch nicht ernst. Auch da ist mal Antibiotika. Ich bin dann jede Woche dort aufgeschlagen, weil es nicht besser wurde. Mhm. Dann kam der Verdacht Blasenkrebs. Dann wurde eine Blasenspiegelung gemacht. Mhm. Und da hat man gesehen, also Gott sei Dank erstmal kein Krebs, aber die ganze Blase sieht aus, als wäre da Sonnenbrand drin, ein ganz starker Sonnenbrand. Also es gibt kaum noch Hautareale, die normal aussehen. Mhm. Und dann kam der Verdacht auf diese seltene Erkrankung. Mhm. Dann bin ich auch in eine größere Klinik hier bei uns in der Nähe gefahren und habe das überprüfen lassen. Der Arzt meinte ebenfalls, dass ich diese seltene Erkrankung habe. Bin eine der jüngsten Patienten damit, also bei uns in der Region sogar die jüngste. Mhm. Und habe dann Medikamente bekommen. Ja. Die haben mich angeschlagen. Also ich bin austherapiert medikamentös. Und jetzt ist so eine Ender-Therapie, nennt sich das, angedacht. Das ist eine Therapie mit Elektrowellen. Da wird das Medikament in die Blase gespritzt. Mhm. Und mittels Elektrowellen soll sich das Medikament dann in die Blasenwand setzen, weil diese Erkrankung zerstört die Blasenwand, wird dadurch durchlässiger. Das heißt, wenn man das unternimmt, kann das schlimmste Folgen haben in deiner Zukunft? Ich habe schon eine Schrumpfblase, also aufgrund dessen, dass ich falsch behandelt worden bin, vermutlich. Das heißt, ich kann statt den normalen 250 bis 400 Milliliter nur noch 75 halten. Geht es bei dir auch einher mit Inkontinenzphasen? Richtig. Das heißt, du verlierst auch Urin? Ja. In welchen Mengen verlierst du Urin? Das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wie schnell ich zur Toilette komme. Das heißt, kann es dir auch mal passieren, dass du irgendwie im Supermarkt stehst und du kannst es nicht halten? Ja, ich habe dann Slip-Einlagen, ne? Versuche das dann damit irgendwie zu kompensieren. Ja. Es gibt auch Tage, da wechsle ich auch 5-mal am Tag meine komplette Unterwäsche. Das heißt, für eine 27-jährige junge Frau ist das ein enormes Problem. Richtig. Bist du in einer Beziehung? Nicht mehr. Habe ich beendet vor gut 8 Wochen. Wegen dieser Geschichte? Er hatte einfach generell kein Verständnis für meine Erkrankung. Also es ist nicht die einzige Erkrankung, die ich habe, aber eine, die mich momentan sehr belastet. Und ich habe von ihm keinerlei Unterstützung bekommen. Mhm. Hast du denn jetzt die Hoffnung, durch diese neuen oder andere Methoden, die man jetzt anwenden will, dass die greifen, dass es therapierbar ist? Also mein Problem ist, ich habe große Hoffnungen in dieser Ender-Therapie gesetzt. Es gibt auch noch eine Botox-Therapie, die allerdings wieder teurer ist. Mhm. Und das muss bei der Kasse beantragt werden und die Kasse hat das abgelehnt zu bezahlen. Mhm. Diese Ender-Therapie, die kostet eine Sitzung knapp 600 Euro. Ich brauche erstmal 3 in 2 Wochen und dann ist das so eine wiederkehrende Geschichte. Also manche brauchen das 4-mal im Jahr, manchmal nur 2-mal. Das ist sehr unterschiedlich. Hast du denn jetzt das Gefühl, jetzt in guten medizinischen Händen zu sein? Ja, das ja. Das ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Wirklich 2 gute Urologen. Allerdings, da die Krankenkasse das jetzt nicht bezahlen will und ich medikamentös ja austherapiert bin, bleibt nur noch die Blasenentfernung. Aber das ist das Schlimmste, was dann passieren kann. Das macht man ja nicht, so schnell macht man das ja nicht. Hätte ich bisher schon mein Okay gegeben, wäre sie wahrscheinlich schon raus, ja. Wirklich? Weil die Ärzte wissen nicht mehr weiter. Und du setzt große Hoffnung jetzt in diese Therapie, die aber du selbst bezahlen musst. Ja, ich kann mir die halt selber nicht leisten, das ist das Problem, weil wenn ich da 6.000 Euro im Jahr muss ich ja einplanen dafür, woher nehmen. Ich kann derzeit nicht mal mehr arbeiten, weil ich muss halt eigentlich immer laufen, auch nachts. Ich habe starke Konzentrationsstörungen, geschweige denn von Schlafstörungen. Aber das heißt, du bist jetzt in einer ganz schwierigen Situation. Du kannst dir das nicht leisten. Wobei du gar nicht weißt, ob diese Therapie anschlagen würde, aber natürlich möchtest du sie gerne ausprobieren. Du kannst sie dir nicht leisten. Das heißt, du musst es jetzt so weiter laufen lassen, das Ganze. Mit der Sorge, dass du vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren deine Blase verlierst, ganz verlierst. Ja, so lange wird es dann nicht mehr dauern. Mhm. Weil der Zustand verschlimmert sich ja mit der Schrumpfblase immer mehr. Mhm. Und das Problem, wenn ich eine Schrumpfblase kriege, ist auch, dass ich irgendwann eine Schrumpfniere erleide. Sag mal, ich bin ja immer über diese Krankenkassen so sauer, wenn ich das höre. Die ballern das Geld an manchen Stellen unfassbar raus. Und wir reden jetzt über 6.000 Euro im Jahr. Das ist ja für eine Krankenkasse Peanuts. Also erstmal sind es ja so knapp 1,8 für diese 3-mal innerhalb von 2 Wochen. Ja, und da schrieben sie mir auch bei dem Widerspruch, ich könnte das über Chipkarte abrechnen lassen. Und ich habe mich dann bei meinem Arzt erkundigt und der fiel dann aus allen Wolken. Der hat nämlich unter dieser Nummer geguckt und da stand, die übernehmen großzügige 1,13 Euro. Hast du denn wirklich alle Register gezogen und mit der Krankenkasse gesprochen, Briefe geschrieben, den Arzt mit eingeschaltet und was man also machen kann? Hast du alles gemacht? Ja, und mein Problem ist jetzt, mein Zwiespalt mehr oder weniger, dass meine beiden Ärzte mir raten, an die Öffentlichkeit zu gehen und ich mich aber für diese Erkrankung schäme, eben auch, weil man dann ja öffentlich über diese Inkontinenzsache sprechen müsste und ich nicht wirklich weiß, was ich tun soll. Ja, du hast jetzt schon einen Schritt gemacht und sprichst in der Öffentlichkeit darüber. Zwar noch anonym, man sieht dich nicht, aber immerhin. Ich finde das einen guten Schritt. Und wenn du vielleicht Kollegen von Zeitungen, die über dich einen Artikel schreiben, mit Foto vielleicht auch veröffentlichen, steht zu deiner Erkrankung, dafür braucht man sich doch, weiß Gott, nicht zu schämen. Im Gegenteil, ich finde das sogar sehr mutig, das zu machen. Denn damit bist du eine Vorkämpferin auch für andere Menschen, die vielleicht irgendwann in der Situation sind. Meine Angst ist dann eher, dass die halt hier im Ort, also ich wohne in einem kleineren Ort, dann immer alle mit einem auf den Finger zeigen und sagen, ey, die hat das und Inkontinenz und die Leute sind ja schon nicht ganz fair. Und das ist halt so meine Sorge. Weißt du, ich hätte dann für diese Leute nur Verachtung übrig. Die da mit dem Finger auf dich zeigen würden, die können morgen schon diese Erkrankung oder eine andere schwere Erkrankung auch haben. Ich finde, da muss man dann einfach mit herausgedrückter Brust durch das Leben gehen und denken, ja, dann zeigt ihr mal. Das ist so mies. Ihr werdet dadurch so klein, indem ihr sowas macht. Ich werde halt auch immer beim Urologen ganz komisch angeguckt, so nach dem Motto, was will die Junge denn hier? Beim Urologen? Will bestimmt nicht arbeiten und so. Ja, weil da sind ja hauptsächlich bei uns in der Gegend Ältere. Na gut, aber du bist doch jetzt in so fachkundiger Hand, dass die genau wissen, was da bei dir los ist. Da gucken die dich doch nicht komisch an. Nein, aber die anderen Patienten, die dort sind, in dem Warteraum, ja, also man wird immer doof angeguckt. Weil du so jung bist und bei einem Urologen. Ja, ja. Aber ich glaube, da bist du vielleicht dann auch ein bisschen zu empfindlich. Da sollen die mal doof gucken. Auch junge Leute gehen zu Urologen. Manja, also ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn der Arzt das auch vorgeschlagen hat, mach das. Wenn die Chancen auch nicht groß sind, aber vielleicht ist eine kleine Chance da. Du hast ja nur zu gewinnen. Und wenn dir vielleicht diese Therapie hilft, dann können dir wirklich die Meinungen von anderen Leuten komplett egal sein. Es geht um deine Gesundheit. Und wie gesagt, vielleicht schaffst du einen Präzedenzfall für andere Menschen, die irgendwann auch diese Erkrankung haben. Mach es. Okay, vielen Dank. Alles Gute und ja, viel Glück bei allem. Ja, danke dir tschüss. Auch. Ciao, danke schön. Tschüss. Hier ist Silke. Silke ist 46. Guten Morgen, Silke. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silke. Weswegen rufst du an? Ich hatte vor einem Jahr eine albtraumhafte Koma-Erfahrung. Also ich bin vor einem Jahr ins Koma gefallen wegen einer Azidose. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine Störung des Säurebasenhaushaltes. Das ist quasi eine innere Vergiftung. Eine innere Vergiftung? Ja. Die ist entstanden durch was? Ich hatte zu wenig Zucker im Blut und habe eine Fastenkur gemacht und Also unglückliche Umstände. Genau, ich bin mit Verdacht auf Herzinfarkt durch die Herzrhythmusstörung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und dort hat man festgestellt, das ist kein Herzinfarkt, wusste aber nicht, was mir fehlt. Und dann bin ich dann schon ins Delir gefallen, ehe die gemerkt haben, da wussten die immer noch nicht, was es ist. Sie mussten mich dann auf dem Weg ins Delirium, ins Koma legen und intubieren, weil ich nicht mehr atmen konnte. Und 3 Tage ungefähr haben es gebraucht, um rauszufinden, was es ist. Da habe ich um mein Leben gekämpft. Und in diesen 3 Tagen lagst du weiter im Koma? Ja, ich lag noch 3 Wochen im Koma. 3 Wochen? Und hast in dieser Koma-Zeit eine schlimme Erfahrung gemacht? Ja, wahnsinnig schlimm. Erzähl mal. Also erstmal muss ich sagen, es stimmt nicht, dass Menschen im Koma nichts mitbekommen. Ich habe Schmerzen gespürt. Ich habe teilweise die Stimmen der Ärzte gehört, auch Worte wahrgenommen. Konnte die Situation aber nicht einordnen. Ich wusste nicht, dass ich im Krankenhaus im Koma liege. Ich habe nur gemerkt, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht sprechen und ich werde gefoltert. Ich habe die Schmerzen als Folter wahrgenommen. Hast du denn ein Ich-Gefühl gehabt? Ja. Wusstest du, dass du bist? Nein, ich wusste irgendwie, dass ich bin, aber ich wusste nicht, wo ich bin. Also ich habe fantasiert, ich bin gefangen worden von einer Mafia, die mich foltern. Warum, wusste ich nicht. Und es war albtraumhaft. Irgendwie bin ich dann nach 3 Wochen, haben sie versucht, mich wiederzuholen. Also den Intubator gezogen haben, ist mein Hals zugeschwollen, da wäre ich fast erstickt, da mussten sie einen Luftröhrenschnitt machen und mich wieder ins Koma legen. Und dann bin ich mit einer Woche schwersten Delirs aufgewacht. In dem zweiten Koma war das wieder so schlimm? Ja. Und dann nach einer Woche bist du aufgewacht? Ja, genau. Eine Schwester hat mir später gesagt, sie hat wegen mir geweint, weil sie gesehen hat an meinem Gesichtsausdruck, dass ich trotz des Komas starke Schmerzen hatte. Sie hat mich dann auch gebeten, mir von meinen Erfahrungen, zu erzählen. Mhm. In dem Delir, das war ganz furchtbar, ich war gefesselt, weil ich wohl versucht habe, mir die Schläuche zu ziehen. Mhm. Und die Fesselung habe ich auch als Gewalterfahrung empfunden. Mhm. Ich habe von meinem Mann fantasiert, der hat mich betrogen mit dem gesamten Schwesternpersonal. Ich habe fantasiert, dass ich mit Zwillingen schwanger war und beide verloren hatte. Und das war völlig realistisch. Das hast du alles so auch bis heute noch in Erinnerung. Ja, das heißt, das war ganz plastisch für dich. Das war extrem plastisch. Ich konnte es auch Monate später nur daran unterscheiden, was wahr war oder nicht. An dem Anhaltspunkt, dass ich in meiner Fantasie gesprochen habe, aber durch den Intubator gar nicht sprechen konnte. Aber dann bist du ja durch die Hölle gegangen. Absolut. Dann wurde ich durch einen Fehler direkt von der Intensivstation entlassen. Entlassen? Von der Intensivstation nach Hause? Ja, tatsächlich. Die hatten keinen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der den Intubator ziehen konnte. Mhm. Haben mich dafür einen Tag in die HNO-Klinik verlegen lassen. Mhm. Und die haben mich als geheilt entlassen. Meine Muskeln waren komplett abgebaut. Ich war immer noch teilweise im Delir. Das ist ja unglaublich. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte Panik einzuschlafen. Ich habe monatelang, eigentlich fast ein Jahr lang, Panikattacken bekommen. Ich habe um Hilfe gebeten, um eine psychosomatische Reha. Mhm. Ich habe versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich stehe auf Warteliste. Also hat man mit dir, ist mit dir etwas ganz Schreckliches passiert? Ganz schrecklich. Einmal weiß man die Gründe nicht, was da in dem Koma passiert ist. Und das andere ist ja dann ein Krankenhausfehler, dass die dich nicht richtig weiter und adäquat weiter versorgt haben. Ja. Sag mal, diese Koma-Erfahrung, würdest du so weit gehen, dass diese Horrorerfahrung eine Nahtoderfahrung war? Auf jeden Fall. Das heißt, es gibt ja in der Tat, also die meisten Nahtoderfahrungen sind positiv, aber es gibt, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, es gibt auch immer wieder, zwar selten, aber es gibt sie, die schrecklichen Nahtoderfahrungen. Wahnsinnig schrecklich. Das heißt, du musst doch, was hast du jetzt für Gefühle, wenn du an deinen Tod denkst? Wenn ich an meinen Tod denke, komischerweise ist das beruhigend. Ich habe nur Angst davor, vor der Art zu sterben. Mhm. Ich bin nach diesem Koma jetzt so weit, dass ich sage, falls ich irgendwann mal wieder ins Koma falle, bitte lass mich da nicht drin. Was lass mich sterben. Du? Sterben. Ich ertrage das nicht nochmal. Mhm. Ich habe ein Jahr lang gekämpft, ich habe jetzt auch jetzt mit den Tränen zu kämpfen, um nicht mehr regelmäßig Panikattacken zu bekommen. Warst du vorher, vor dieser Katastrophe, seelisch eine normale und gesunde Frau? Ja, ich war so, ich habe immer alle Sonnenschein genannt. Mhm. Wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, ich bin glücklich. Das war wirklich ein inneres Glück. Das heißt, jetzt sind nicht nur die Panikattacken hinzugekommen. Hat sich deine ganze Lebensanschauung verändert? Ja. Inwiefern? Kannst du das ein bisschen erklären? Es ist schwer zu erklären. Alle sagen immer, du musst es doch jetzt wie eine zweite Chance empfinden. Mhm. Nein. Sondern wie empfindest du? Ich habe komischerweise das Gefühl, und deswegen brauche ich auch unbedingt Hilfe, ich müsste eigentlich schon tot sein. Also eigentlich dürfte ich nicht mehr da sein. Mhm. Und deshalb ist das fast für dich wieder natürlich, jetzt hier zu sein? Ja, tatsächlich. Und empfindest das keineswegs als Geschenk, hier zu sein, sondern als falsch? Als komplett falsch. Also es ist eine komplett gestörte Wahrnehmung. Mhm. Und ich habe dann das Krankenhaus hat vergessen, einen Reha-Antrag zu stellen. Dann hat es einen falschen gestellt. Dann habe ich meiner Hausärztin um Hilfe gebeten, habe gesagt, ich Ich habe Panikattacken. Ich habe meine Lebenskraft verloren. Silke, ich muss jetzt mal, ich muss gleich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich finde, dass das ein traumatisches Erlebnis ist, was du da gehabt hast. Und dass du wirklich dringlichst in eine Traumatherapie musst. Ja. Da kann man all das aufarbeiten. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Mein Psychologe ruft dich zurück. Und er wird mal überlegen und beraten, dass du schneller an einen guten Therapieplatz kommst. Okay. Wir melden uns gleich bei dir. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke, Domian. Tschüss. Alles Gute dir. Dankeschön. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Und unser Thema morgen heißt Ich lebe ohne Sex. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Tschüss.